Band 2, Kapitel 10 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 10. Sieg! Sieg! Er hat sie mir geschickt, der große Gott. Mein erstes Gefecht, zugleich mein erster Sieg. Meine Seele frohlockt, wie glücklich bin ich. Ein Pfeil hat meine Wange gestreift. Ich habe selbst das Schwert geschwungen. Ich habe einen Germanen im offenen Kampf erlegt. O Mars und Jupiter und all ihr Götter! O Lysias, dürfte ich dich jetzt umarmen, oder lieber noch Helena, an die ein Eilbote noch von der blutigen Waldwiese aus abflog. Aber so wird kein Bericht daraus. Also hübsch ruhig, mit klarer Gliederung des Stoffes, befahl Libanius seinen Schülern. Ich zog also Ende Juni mit meiner schwachen Schar von Autun durch die Wälder, geführt von meinem Freunde, den Fahnenträger Voconius. Ja, ich darf ihn Freund nennen, den echten Latiner, den Sohn der samnitischen Berge. Auf meine Frage nach unserem ersten Gespräch über die Wege, ob er die alten Götter vorziehe oder den neuen, erwiderte er: Ich verstehe das nicht, o Cäsar. Es ist mir auch ziemlich gleichgültig. Ich weiß nur, solange ich den Adler trug, pflegten wir, die anderen zu hauen, seit ich das Labarum tragen muss, pflegen wir, gehauen zu werden. Das Erstere gefiel mir besser. Ich drückte ihm die Hand, ein Geldgeschenk lehnte er ab. Da sagte ich: Wir wollen fortab Freunde sein, Aulus Voconius. Und wir sind es geworden. Mein Freund Voconius leitete also unseren kleinen Zug durch Wälder und Sümpfe gen Nordwesten auf Auxerre. So wie wir in die tiefen Waldungen einbogen, die nur schmale Pfade durchschnitten, spürten wir alsbald vor uns und auf beiden Flanken die Nähe der Barbaren. Wir wussten zunächst nicht, ob Alamannen oder Franken, die uns vorsichtig umkreisten, gelegentlich aus dem Dickicht ihre Pfeile und Wurfspeere auf unseren dicht geschlossenen Zug entsendend. Denn ich hielt meine schwache Schar in tiefen Gliedern dicht zusammen, gedeckt auf allen vier Seiten durch leichte Reiter, die, bei jedem Anfall zu uns zurücksprengend, uns vor Überraschung schützen mussten. Aber heute Mittag hätten sie uns doch beinahe überrumpelt. Wir zogen in wild verwachsenem Gestrüpp dahin, rechts Sumpf, links eine Kette mittelhoher, dunkelbewaldeter Hügel. Auf einmal ward es da links lebendig. So rasch, wie ich noch nie habe Menschen laufen oder reiten sehen, warfen sich von jenen Hügeln herab auf unsere linke Flankendeckung zahllose Barbaren. Nicht sie erhoben den Schlacht, meine überraschten Reiter erhoben den Schreckensruf. Im nächsten Augenblick waren die Bestürzten auch schon mitten in dem Zug unseres Fußvolks, Verwirrung in unsere Reihen tragend, sie durchbrechend. Und gleich darauf waren die Barbaren da, auf Speerwurfweite, auch ihre Fußkämpfer schon. Diese Schnelligkeit erklärt sich nur dadurch, dass erlesene Jünglinge, lange hierin geübt, die linke Hand in die Mähne des Rosses gekrallt, neben dem Reiter herlaufen, so rasch wie dieser vorwärts fliegt. Es war ein prachtvoller Anblick. Ich hatte wahrlich anderes zu denken als an die Schönheit solcher Bewegungen, aber den unverbesserlichen Theoretiker, so schied mich Jovian, fesselte das nie gesehene Schauspiel und ich schäme mich solch abgrundtiefer Eitelkeit. Es freute mich unbändig, dass ich sofort auswendig, wörtlich die Stelle des Tacitus hersagen konnte. Germania, Abschnitt 6, steht sie, auch das weiß ich auswendig, in der er diese Mischung von Reitern und Fußkämpfern bei den Germanen schildert. Aber blitzschnell war der Einfall und kurz die Freude, denn schon waren sie dicht vor mir, diese Gegenstände meiner Freuden. Ein Pfeil ritzte mir die linke Wange, ich spürte es nicht am Schmerz, nur am Blut, das niederströmte. Und neben mir sah ich bereits meine Ballistarier vor dem ungestümen Anprall von links her ausweichend nach rechts, das heißt in den Sumpf, in dem wir alle sicher verloren waren. Zangengleich! Dieser treffliche Ausdruck Frontins fiel mir ein in diesem bedenklichen Augenblick. Ich befahl unserem Zug, Halt zu machen, die kleine Lücke in der Mitte überließ ich einstweilen den Göttern, mit dem vorderen und dem hinteren Teil unserer Linie nach links einzuschwenken, so die Barbaren zangengleich von beiden Seiten fassend. Gott des Sieges, es half! Mein erster Einfall, aus einem Schulbuch gelernt, erglückte. Die Barbaren, plötzlich zugleich von Norden und von Süden angegriffen, von West nach Ost hatten sie uns auf unserem Zuge nach Norden angefallen, glaubten wohl, wir hätten, ihnen unvermerkt, Verstärkung herangezogen und begannen zu weichen. Aber nicht das Häuflein, das jenen ersten Stoß erfolgreich geführt hatte. Hartnäckig hielten die Stand. Ich sah Jovians Ross neben mir stürzen. Ein Fußkämpfer, angeklammert an eines Reiters Hengst, hatte dem Gaul das Kurzschwert in den Bug gestoßen. Der Freund lag hilflos unter seinem Tier. Der germanische Reiter wollte ihn mit dem Speere durchbohren. »Halt!« schrie ich auf Lateinisch, den Stoß mit dem Schild auffangend. »Halt, Germane! Kämpfen, nicht wehrlose Morden!« Augenblicklich wandte der Gescholtene sich und sein Ross gegen mich. »Sie haben leider Zeit genug gehabt, Latein in unserem Land auf unsere Kosten zu lernen.« Und holte mit dem langen Speere gegen mich aus. Aber mein kurzes Römerschwert kam ihm zuvor. Ich stieß es ihm in die Achselhöhle des erhobenen Armes. Er schrie und stürzte nach links herab. Da schwang sich der Fußkämpfer auf das leere, sattellose Ross und floh. Jovian hatte sich einstweilen unter seinem toten Gaul herausgearbeitet und reichte mir die Hand. »Siehst du, wie gut du reiten und fechten gelernt hast? Der Philosoph hat den Kriegsmann gerettet. Umgekehrt war es wahrscheinlicher.« Der Gefallene war ein Führer gewesen. Entmutigt wichen die Seinen. Wir machten 5 verwundete Gefangene. Von ihnen erfuhren wir, es waren gemischt Alamannen und Franken. Bataver gewesen. Was also das sehr unerfreuliche beweist, dass wenigstens Teile der so lange treuen Bataver sich unseren Feinden angeschlossen haben. Das ist schlimm. Sie gelten, durch alte römische Schulung, als die gefährlichsten der Franken. Prachtvolle Menschen sind es, diese Germanen. Ich habe solche Kraft und Riesengröße, freilich auch solche Wildheit, nie getroffen. Sie hatten 20 Tote. Es sind die ersten Toten, die mein Auge sah. Feierlich ernst ist der Eindruck, der Vernichtung. Man könnte fast an der Unsterblichkeit zweifeln, sieht man sie so liegen, mit dem gebrochenen Auge. Wäre sie nicht so haarscharf vom Maximus bewiesen? Wie könnte doch ein Teil der Weltseele sterben? Jovian hat eine leichte Quetschung der Hüfte davongetragen. Es freut mich, ihn pflegen zu dürfen. Merkwürdige Menschen, diese Germanen. Ich stelle sie im Ganzen nicht viel über die tapferen und stolzen Ungetüme ihrer Wälder. Bär, Elch, Eber, Edelhirsch, Wiesent. Aber zuweilen überraschen sie durch ein Feingefühl, das ich ihnen nicht zugetraut hätte. Dieser Bärung da hängt an mir mit der Treue eines klugen, starken Hundes. Ich weiß, er lässt sich totschlagen für mich, blindlings. Ich meinte nun, er würde ebenso blindlings für mich alles totschlagen, was ich wünsche, aber ich irrte. Als wir neulich zuerst aufbrachen gegen die Feinde, rief ich ihm scherzend zu, »Nun, den ersten Alamannenkopf liefert Bärung ein, er ist der Nächstberufene.« Der Treue sah mich an mit vorwurfsvollem Blick, aber er schwieg vor den anderen. Über eine Weile spornte er sein Rösslein an das meine und flüsterte, »Herr, lieber Herr, das war nur ein Scherz, ein recht grausamer dazu von dir, das mit dem Alamannenkopf.« Und so ausdrucksvoll trafen mich die treuherzigen grauen Augen. Ich schämte mich sofort meiner Herzlosigkeit, doch verstellte ich mich noch und sprach, »Ei, warum? Seit Jahrhunderten kämpfen unter unseren Fahnen Germanen gegen Germanen und wahrlich nicht am schlechtesten. Warum soll's auf einmal anders sein?« Verlegen schwieg er eine Weile, denn mein Satz war unanfechtbar. Dann begann er leise, halb mit sich selbst redend, »Weiß nicht. Weiß nicht woher, aber ich kann nicht. Sieh, in den langen Jahren, da ich in der Fremde unter Fremden diente, es ging mir nicht schlecht, ich hatte die Fülle von allem, das ich begehrte, aber es verlangte mich oft in der Nacht, wann ich einsam auf Wache stand in Asien oder in Afrika oder in Mailand nach dem Meinen, nach dem Klang unserer Sprache. Ich trug den Sternen da oben Neid, dass sie zu dieser Stund auf den stillen Neckarwald herabschauen durften, wo unter den uralten Eichen unser schlicht Gehöft von dunkelbraunem Holze liegt. Ich hätte meinen Monatssold gegeben, wieder einmal einem Mann meines Volkes in die Augen sehen zu dürfen. Und nun, da ich sie wiedersehe, nun soll ich ihr Blut vergießen. Nein, mögen's andere tun, ich tu's nicht mehr. Und immer mehrere von uns verspüren doch, dass wir zusammengehören, wir Alamannen. Schon mehrere haben sich ausbedungen, gegen jeden Feind Roms zu fechten, nur nicht gegen den eigenen Stamm. Soll ich vielleicht die Fackel werfen in meiner Sippe uralten Erbhof? Gegen Franken und Sachsen wie gegen Perser und Mauren will ich für dich fechten, Herr. Aber nicht gegen die meinen, die Alamannen. Gern will ich auch gegen sie dein Leben decken, mit der eigenen Brust. Gern will ich dir auch gegen sie folgen in die Schlacht, aber nur dich zu schützen, nicht das Blut der meinen zu vergießen. Bitte, Herr. Ich schüttelte ihm die Hand und nickte. Der Barbar fühlt feiner als ich. Weh uns, erstarkte dies Gefühl in ihnen, aber es hat keine Not. Und den Franken, den Sachsen streckt er ja noch frohgemut nieder. Er hat sein Wort gehalten, mich mit dem eigenen Leib zu decken. Ich sah es nicht, aber Jovian, wie er 2 Wurfspeere dicht vor meiner Brust auffing mit seinem Schilde. Keine Trutzwaffe trug er mit in den Kampf. Ende von Band 2, Kapitel 10.